Deutschlandradio Kultur. Hörspiel. Willkommen zu unserer heutigen Ursendung von Volksgarten, einem Hörspiel von Andreas Jungwirth. Der in Berlin lebende österreichische Autor und Schauspieler ist Ihnen hier im Programm vielleicht schon mit früheren Hörspielen und Theaterstücken begegnet. So sendeten wir erst kürzlich sein Hörspiel Outside In. Bei Andreas Jungwirth entstehen die Hörspiele parallel zu seinen Theatertexten. Oft liegt ein szenischer Entwurf vor, so auch bei dieser Dreiecksgeschichte. Ein Ehepaar und ein junger Mann geraten in eine beinahe tödliche Auseinandersetzung. Im Schreibprozess entscheidet sich dann, für welches Medium das Stück ausgearbeitet wird. So gibt es für Volksgarten eine Hörspiel- und eine Theaterfassung, in der zwar die Figurenproblematik dieselbe ist, das Stück aber mit anderen Szenen angereichert wird, was letztlich zu einem unterschiedlichen Ausgang führt. Sollten Sie Volksgarten zum Beispiel im Linzer Theater oder in Kassel auf der Bühne sehen, dann könnten Sie vergleichen. Volksgarten. Hörspiel von Andreas Jungwirth. Sowas aber auch. Was? Nur ein Spruch. Jeder, wie er will und kann. Auch ein Spruch von meiner Oma. Hast du noch so einen klugen Spruch auf Lager? Wenn du nur aufs Ficken aus bist, bist du heute falsch bei mir. Hast du eine Zigarette? Da. Danke. Hab dich schon öfters hier gesehen. Ist aber länger her. Ja, Mai, April, so in dem Dreh. Wenn du es sagst, wird es schon stimmen. Danach war ich 4 Monate auf Reisen. Bin erst seit gestern wieder da. War an Berg Karabach. Berg was? Karabach. Nie gehört. Gehörte mal zu Russland. Ein Land, das es eigentlich so gar nicht gibt. Verstehe ich nicht. Es existiert nicht offiziell. Es kommt auf keiner Karte vor. Es ist umgeben von feindlichem Gebiet. Es hat eine Regierung, aber kein anderes Land hat sie anerkannt. Ich helfe der Regierung beim Schreiben der Verfassung. Und die Menschen, die dort leben, existieren die, wenn das Land nicht existiert, in dem sie leben? Das habe ich so noch nie gesehen. Was ist mit den Pflanzen? Tieren, Häusern, Autos? Eine gute Frage. Dennis sitzt im Callcenter eine Reihe hinter mir. Glatze und 3-Tage-Bart, da stehe ich drauf. Hab mich 3 Wochen lang immer wieder nach ihm umgedreht, habe aber kein Wort herausgebracht. Dennis wartet eines Abends nach unserer Schicht auf mich am Ausgang. Fragt mich, ob ich mit zu ihm gehe. Erst dachte ich, das ist ein Witz. War nicht. 3-4 Mal hat er mich mitgenommen. Dann war ich in ihn verliebt. Eigentlich schon vorher, aber jetzt brannten mir die Sicherungen durch. Ich habe ihn nicht mehr aus dem Kopf gekriegt. Im Callcenter wollte er das wie so tun, als wäre nichts. Ich bin fast verrückt geworden. Heute wollte ich wissen, ob er es auch mit anderen macht. Schlampe, sag ich. Ja, okay, das war's. Ich soll abhauen. Da hat mich plötzlich eine Wut gepackt. Das klingt nach Beziehungskrise. Hey, wenn mir wer blöd kommt, zack, schlage ich zu. Das geht ganz fix. Zack, zack. Wer war das? Hanna. Nehme ich an. Keine Angst, ich habe Dennis nichts getan. Es war nur in meinem Kopf. Verstehst du? Ich habe es da oben durchgespielt, okay? Mhm. Denke schon. Na, was wird jetzt aus uns beiden? Gib mir deine Nummer. Moment. Willst du doch nicht? Ich merk's mir. Ja, Zahlen merken konnte ich schon immer. Schon als Kind. Meine Oma hat mich deswegen zum Arzt geschleppt. Sie dachte, entweder sei ich verrückt oder ein Genie. Na gut, Genie. Na, ruf an, wenn du reden willst. Du erinnerst mich an wen? Jemand von früher. Ist eine ganze Weile her. Ich hätte dich gerne am Flughafen erwartet. Ja. Wäre ich eben 2 Tage früher aus Rom zurück, das hätte ich trotz der vielen Arbeit auch noch hingekriegt. Aber egal. Schön, dass du wieder da bist, Hirschi. 4 Monate. Aber um dich abzuholen, ist es zu spät. Weißt du, ich habe in letzter Zeit dieses Scheißgefühl, ich bin immer und überall zu spät. Ich fühle mich gehetzt. Bin davon schon ganz erschöpft. Aber es kommt noch schlimmer. Gestern Abend ging ich in Rom in eine kleine Kirche. Ich saß in einer Bank. Endlich Stille. Und plötzlich habe ich das Gefühl, mir bleibt nicht mehr viel Zeit. Weißt du, was ich meine, Jerzy? Ich werde sterben. Bald. Hattest du Angst? Nein. Ich glaube nicht. Warum hast du nicht gesagt, an welchem Tag du landest? Du, weil... Egal. Ich hab Hunger. Lass uns etwas essen gehen. Ich möchte mich mit dir betrinken. Wie ganz am Anfang. Damals war ich so verliebt in dich, dass ich es nüchtern nicht ertragen konnte. Taxi! Taxi! Och, nicht. Da kommt ja eins. Taxi! Taxi! Oh, was war denn das? Machen wir so wie du damals? Wie ich damals. So wie du damals. Wenn ich jemanden sah, der auf ein Taxi zulief, ja? Steuerst du auf dasselbe Taxi hin? Genau, frag den anderen, in welche Richtung er fährt. Der sagt, das ist auch meine und auf halber Strecke habe ich dann... Stopp! Genau. Die anderen übernahmen dann für dich den Fahrplan. Da hätten sie ohnehin gemusst. Hallo? Ja, ich bräuchte ein Taxi. Nein, da kommt... Taxi! Taxi! Ach, verdammt. Und das als angehender Jurist. Nächtelang habe ich so die Stadt durchkreuzt. Und du warst die Erste, die mir hinterher ist. Ich war die Erste, die dir hinterher ist? Mhm. Ich hatte an dem Abend meinen ersten großen Auftrag für ein Modemagazin bekommen. Ich war ganz einfach happy. Du schuldest mir übrigens noch deinen Anteil von der Taxifahrt von damals. Da, Taxi! Ist besetzt. Lass uns ein Stück zu Fuß gehen. Ich mache heute keinen Schritt mehr. Taxi! Arschloch! Der war jetzt aber gar nicht besetzt. Den hätte ich nicht gesehen. Oh, der Affe seine Augen. Was so, ist das? 200 Euro. Hier. Mit Zins und Zinseszins. Für fast 30 Jahre. Merci. Ja, da kommt ein freier Wagen. Taxi! Ja, lass mich. Was? Ja, lass mich! Taxi! Taxi! Oh, was soll denn das? Wohnt hier ein Professor von der Uni? Ja. Was wollen Sie von meinem Mann? Nichts. Mit ihm sprechen. Sind Sie ein Student von Jerzy? Ja. Nein, noch nicht. Ich will studieren. Wie heißen Sie? Simon. Sie sind nicht sicher? Jerzy ist nicht da. Soll ich ihm sagen, dass ein Simon hier gewesen ist? Muss nicht. Was? Du bist kein besonders guter Lügner. Simon hat er noch nicht, soviel ich weiß. Vergessen Sie's. Und wenn ich's nicht vergessen kann? Ihr Pech. Beweg dich nicht. Was? Beweg dich nicht. Genau so. Hey, wofür soll das gut sein? Ich fotografiere gerade für ein junges Modelabel. Bist ein guter Typ. Gibt's dafür Kohle? Es ist vielleicht die Chance für dich. Hm. Alle warten auf die große Chance. Ja, und wenn ich nicht? Schätzchen, jeder. Also auch ich. Du weißt, Erfolg ist nicht umsonst. Hab davon gehört, ja? Du wirst Jerzy niemals wiedersehen. Verstehe. Egal, ob du es verstehst. Lass mich ganz kurz überlegen. Nein, wäre jetzt kein großes Opfer. Morgen Nachmittag um 2. Hier meine Karte, die Adresse meines Ateliers. Brauche ich nicht. Ich finde dich. Hier will ich dich jedenfalls nie wiedersehen. Wie gesagt, ich finde dich. Also dann bis morgen. Wenn ich komme... Komme ich dann, wann ich es will. Kapiert? Wir sollten wieder mal einfach so wohin fahren. Mhm. Du und ich. Zusammen. Eine Woche in den Süden. Ganz spontan. Mitten im Semester ist das schwer. Von mir aus übers Wochenende. Ja, momentan ist auch das Wochenende schwierig. Nach der langen Reise muss ich so viel aufholen. Mein Assistent und ich... Schon gut, ich hab nur gemeint. Prinzipiell hast du ja recht. Es ist längst überfällig. Übertreib jetzt nicht. Es wäre ganz einfach schön. Hast du wen? Was? Ach, deshalb. Nein, nur... Na was? Ich weiß nicht. Ein Gefühl. Nein. Hanna, da ist niemand. Niemand, den ich lieb hab. Außer dir. Das heißt jetzt aber nicht, dass niemand da ist, den du triffst. Das hat dich doch sonst nie interessiert. Ich weiß, schon gut. Weil diese Sachen... Sachen? Ja, Sachen, die sind ohne jegliche Bedeutung. Da ist nichts. Nichts außer Schweinkram. Das weißt du doch. Ich weiß! Ich weiß, dass du das weißt. Ich weiß, dass du weißt, dass ich das weiß. Deshalb habe ich dich lieb. Ich weiß. Du warst so lange weg, ich habe dich vermisst. Also gut, einverstanden. Wenn das Semester aus ist, dann können wir wohin fahren. Wir machen eine Reise. Und du bestimmst das Ziel. Warum nicht gemeinsam? Aber können wir diese Diskussion verschieben, Hanna? Ich muss los. Ich dachte, du freust dich, wenn du bestimmen kannst, wo es hingeht. Ja, ja, natürlich. Es regnet. Zieh dich gut an. Pass auf dich auf. Bleib bei der roten Ampel stehen. Manchmal kommt es mir vor, als seist du mein Kind. Ich hasse dich dafür. Das weißt du nicht. Hallo, Hanna. Simon, nimm das Wasser weg, du tust mir weh. Nicht, wenn du tust, was ich dir sage. Was willst du? Einfach nicht bewegen. Ja? Ich habe dir gesagt, ich finde es. Du hast daran gezweifelt. Hast du, oder? Ja, hab ich. Ich kriege immer alles raus, kapiert? Ich finde dich überall. Kapiert? Ja. Egal, wohin du fliehen wirst. Warum denn fliehen? Man weiß ja nie. Ich bin gespannt. Es wird nichts nützen, Schlösser auszutauschen. Okay. Nimm das Messer weg. Du hast es mir bewiesen. Du hattest deinen Spaß. Okay. Was willst du? Nenn mich nie mehr einen Lügner. Das ist alles? Ja. Jirgi und du. Was seid ihr für ein seltsames Gespann? Geht dich nichts an. Jirgi hat mir Vergiss ihn, ja? Sonst war das heute das letzte Mal. Ich finde da draußen jede Menge anderer Typen. Du wolltest Fotos machen? Nicht jetzt. Ich bin nicht vorbereitet. Oh, na? Na gut. Probieren wir es. Dann zeig doch einfach, was du kannst. Geh da drüber! Nicht heute. Ich komme wieder, wenn ich besser drauf bin. Aber dann lass den Scheiß von vorhin, ja? Hanna, es war nur Spaß. Ich lache, wenn du weg bist. Böse? Nein. Nein. Wow. Weißt du, was in diesen Büchern alles drinsteht? So weitgehend, ja. Und was steht da drin? Das ist von mir. Es handelt von den Staaten, die nicht existieren. Wie hast du mich gefunden? Ich habe deine Nummer. Über eine Nummer kriegt man ziemlich viel heraus. Kannst du weg von hier? Du, ich habe noch Termine. Wenn ich alleine bin, geht es mir nicht gut. Dann kommt wieder diese Wut. Dann gehe ich zu Dennis und weiß nicht, was passiert. Ich verstehe. Ich will nur reden. Das ist kein Problem. Hast du ein Auto? Ja. Fahren wir an den See? Wohin du willst. Und es ist wirklich kein Problem? Nein, nein. Im Gegenteil. Ich freue mich. Hier bin ich ihm begegnet. Wem? An den du mich erinnerst. Vor 15 Jahren, Frühjahr 93. 93? Da war ich in Prag und habe an der Uni unterrichtet. Na, kannst nicht wissen, was das für mich bedeutet hat. 68 bin ich mit meinen Eltern von dort geflüchtet, da war ich 12. Immer diese Sehnsucht nach der Stadt, in der ich aufgewachsen war. Und dann ist es plötzlich möglich. Siehst du den Wohnturm dort? Hm? Dort auf der 17. Etage wohnte ich mit meiner Oma. Weiter Blick über die ganze Stadt bis zu den Bergen. Ich habe mir vorgestellt, dort ist die Welt zu Ende. Dort muss ich hin, habe ich gedacht. Dort warten meine Eltern. Ich habe sie nicht gekannt. Ich dachte immer, sie sind nicht bei mir, weil ich nicht dort bin, wo sie sind. Wann warst du zum ersten Mal verliebt? Was? Verliebt? Weiß nicht. Das ist lange her. Weiß nicht, ob ich es je war. Ich mit 13. Ey Sven, kam jeden Tag hierher zum Baden, war so alt wie ich. Hatte eine Freundin. Ich hatte keine Chance und litt wie Sau. Also suchte ich mir Iris und wollte Sven mit Iris eifersüchtig machen. Klappte nicht. Also habe ich Iris irgendwann gestanden, dass ich an Sven denke, wenn ich sie küsse. Das klappte und ich war Iris los. Im Sommer drauf hatte ich dort, drüben in den Büschen, meinen ersten Sex. Mit einem Mann, der so alt war wie du jetzt. Nach diesem ersten Mal wartete ich den ganzen Sommer, dass der Mann wieder hier auftaucht. Vergeblich. Und? Was wolltest du von ihm? Er hat mich in den Arsch gefickt. Ich wollte wissen, wie er heißt. Ich wollte hier mit ihm den Sonnenuntergang genießen. Solche Sachen wollte ich. Und du erinnerst mich an ihn. Hast du eine Zigarette? Ja, klar. Hier. Es ist gut, mit dir zu reden. Was, willst du schon gehen? Ich muss. In einer halben Stunde geht die Sonne unter. Die Sonne läuft nicht weg. Komm, ich nehme dich im Auto mit zurück. Hey, ich komme schon klar. Gib mir noch eine Zigarette für den Heimweg. Also, gut. Klar. Hier, nimm die ganze Schachtel. Wo finde ich dich? Danke. Hast du Feuer? Mhm. Habe ich im doppelten Sinn gemeint. Sehr witzig. Hast du dich an unsere Abmachung gehalten? Ha? Hast du? Ja. Lügst du? Ich habe nachgedacht. Und was kam dabei heraus? Vielleicht kann ich bei was helfen. Wie das? Wenn ich was tun kann. Willst du dich nützlich machen, oder was? Warum nicht? Was kannst du? Wenn du willst, schlafe ich mit dir. Zeig mir mehr Profil. Es wäre wirklich kein Problem. Sehe ich so bedürftig aus? Irgendwie ja. Was soll das? Du bist schwul. Ja und? Hey, ich sehe das eher locker. Come on. Beweg dich. Move on. Würdest du das wirklich tun? Ich sag doch. Einfach hier und jetzt. Was spricht dagegen? Ich weiß nicht. Wenn ich so bedürftig aussehe, habe ich es vermutlich lange nicht gemacht. Es ist wie Schwimmen. Man verlernt es nicht. Zieh dich aus. Stopp. Hanna, ich muss... Willst du nicht noch eine rauchen? Ich rauche nicht. Nur manchmal, wenn ich nervös bin. Warst du halt nervös? Ich hatte keine Ahnung, ob es klappt. Was klappt? Na, was wohl? Weißt du, dass du wirkliches Talent hast? Hä? Die Fotos, meine ich. Sie werden gut. Ich sag das nicht nur so. Hast du etwas Geld für mich? Ich bin gerade pleite. Ich hab nichts hier. Doch, warte, ich hab noch 200. Nur geliehen. Ich treff morgen die vom Modelabel. Ich werde ihnen sagen, dass ich die Kampagne nur mit dir mache oder nicht. Wir müssen also möglichst bald... Am Mittwoch, wenn du willst. So gegen 8? Geht. Simon? Ja? Ich mag das, wie du mit mir schläfst. Anna? Ich ziehe für einige Zeit ins Atelier. Was? Trägst du die Koffer hinunter auf die Straße? Anna. Beeil dich. Moment mal. Anna, was du mir aus Rom erzählt hast. Das Taxi wartet unten. In der Kirche, dass du keine Zeit mehr hast. Darüber machst du dir Gedanken. Das geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Aber das war nur eine momentane Angst. Ich habe einfach sehr viel Arbeit. Du hast gesagt, du hattest keine Angst. Wie auch immer, es ist vorüber, glaub mir. Warst du beim Arzt? Was soll ich dort? Mir geht es gut. Du siehst müde aus. Du musst nicht so viel tun. Ohne Arbeit bin ich tot. Ich habe ein ungutes Gefühl. Da kann ich dir jetzt auch nicht helfen. Ich habe mir gedacht, vielleicht ist Simon da, ne? Und wie es der Zufall will. Ich habe hier auf dich gewartet. Aber du konntest doch nicht wissen, dass ich komme. Ich habe mir gesagt, man kann nie wissen. Ein Spruch. Zigarette? Klar. Ich wollte wissen, ob du kommst. Ich? Oder der Mann, an den ich dich erinnere? Du. Wenn du deine Eltern eines Tages treffen würdest. Vergiss es. Ich war immer viel auf Reisen. Dann bin ich in Clubs, in Saunen, nahm mir Stricher mit aufs Zimmer. 93 in Prag habe ich Hanna ein Geständnis abgelegt. Sie hatte keine Ahnung. Ich habe viel geredet über Freiheit, über wahre Liebe. Ich habe gegen Konventionen und Spießigkeit gewettert. Und gleichzeitig habe ich mir kein einziges Wort geglaubt. Hab mich danach gesehnt, ein ganz normales Leben. Eine Frau, Kinder, ein Haus. Diesen ganzen Scheiß. Anna hat nur zugehört. An diesem Abend, da stand alles auf der Kippe. Ich habe so lange geredet, bis wir schließlich beide weinten. Aber wir trennten uns nicht in dieser Nacht. Und seit damals habe ich keine Ahnung, was Anna wirklich denkt und fühlt. Oft wollte ich sie fragen, aber ich habe es nie getan. Auch wenn du es nicht glaubst, es geht. Es geht ein Jahr, zweites Jahr. Es geht seit 15 Jahren. Simon, ich will raus aus dieser ganzen Scheiße. Sehen wir uns am Mittwoch? Was? Ob wir uns Mittwoch sehen? Ich dachte, wir könnten noch was essen oder irgendwas. Ich muss ins Callcenter, ich habe Dienst. Ja, klar. Nee, verstehe. Mittwoch. Wann? Was ist eigentlich mit diesem Dennis? Dennis? Ich versuche ihn zu ignorieren. Um 8. Das ist gut. Ja, gern. Wo? Hier. Simon. Am Mittwoch um 8 Uhr. Hübsch. Leg die Abzüge zurück. Wer ist das? Einer von der Straße. Die sind pur, unverdorben, außerdem billig. Gefällt er dir? Das ist Simon. Du kennst ihn? Er ist ein Student von mir. Student hätte ich jetzt nicht gedacht. Du hast ihn ziemlich gut getroffen. So wie du über diesen Abzug meditierst, ist das niemals ein Student von dir. Der Nachteil bei den Typen von der Straße ist, sie sind nicht zuverlässig. Was? Ha? Nein. Wenn du ihn siehst, sag ihm, er soll sich wieder mal blicken lassen. Mittwoch vor 2 Wochen wollten wir uns treffen. Draußen am See. Wie romantisch. Er ist nicht gekommen. Anna, ich habe dieses Hingezogensein zu einem Menschen noch nie zuvor so stark gefühlt. Es geht vorbei. Ich habe es übrigens die ganze Zeit gewusst, dass ihr euch kennt. Von ihm. Er wollte dich bei uns zu Hause überraschen. Wo ist er jetzt? Ich mache mir auch schon ernsthaft Sorgen. Auch wegen der Fotos. Aber er ist doch ein ziemlich guter Lover. Hier. Am Sofa. Oh Gott, du willst mich eifersüchtig machen. Das Foto beweist, dass du ihn kennst, mir nicht. Das ist richtig. Kann ich es haben? Willst du ihn polizeilich suchen lassen? Simon ist weg. Verschwunden. Kommt wieder. Hallo, Jirgi. Zigarette? Danke. Ich habe bis Mitternacht am See auf dich gewartet. Hey. Das ist eine ganze Weile her. Es kam wohl irgendwas dazwischen, sorry. Was ist das? Schnipsel, ein Auge. Das ist dein Auge. Sind sie nicht gut geworden? Die Fotos von Hanna? Doch, sehr gut. Ja? Hast du sie gevögelt? Jirgi, ich bin stockschwul. Ich vögle keine Fotzen. Ich wusste es. Es ist nicht wahr. Die Fotze hat dir das erzählt? Sprich nicht so von Hanna. Nein, sie hat kein Recht, dich anzulügen. Egal, Simon. Ich bin nur froh, dass es nicht wahr ist. Glaubst du, ich lüge? Okay, Jiří. Als ich Hanna zum ersten Mal begegnet bin, habe ich ihr schwören müssen, dass ich dich nicht wiedersehe. Das hat sie verlangt? Ja, ich habe Schulden, Jiří. Ja? Ich habe Dummheiten gemacht. Ist alles ziemlich kompliziert. Und das mit den Fotos war eine Chance für mich. Ich hatte Angst, das passt dir nicht. Verstehst du das? Ja. Fakt ist, Hanna sagt dir nicht die Wahrheit. Du ihr aber auch nicht. Ja, weil es nicht fair ist, sowas zu verlangen. Was ist? Jiří. Hast du Lust? Wie meinst du jetzt? Auf Sex? Ja, genau. Aber ich war nicht drauf aus. Ich weiß. Ich war nicht drauf ich aus. Ich weiß. Ja? Was ist? Gut, ich kenne dein Hotel. Okay. Nicht ausziehen? Nur halten. Hinlegen? Stehen bleiben. Willst du nichts anderes machen? Nein. Geht es dir nicht gut? Doch, sehr. Hast du eine Zigarette? Ja. Aber rauchen ist dir verboten. Ist doch egal. Und was jetzt? Du zahlst das Zimmer? Was? Ja, sicher. Hab ich doch gesagt. Ja, da kannst du auch bestimmen, was passiert. Also war das nicht gemeint. Hey, wenn man keine Kohle hat, haben immer andere das Sagen. Aber du arbeitest doch in diesem Callcenter? Nicht mehr. Wegen deines, meiner Wut und so. Verstehe. Geh zu Hanna. Ich gehe da nicht mehr hin. Du sollst kommen, hat sie gesagt. Vergiss es. Sei nicht dumm. Mach die Fotos. Das ist eine Riesenchance für dich. Nur, wenn du mir glaubst, dass ich dich nicht belogen habe. Du brauchst das Geld. Nur, wenn du mir glaubst. Und ich glaube dir. Jetzt bestehe ich drauf, dass du zu Hanna gehst. Du hast dich nicht an eine unserer Verabredungen gehalten. Stimmt. Das Gegenteil hätte mich auch enttäuscht. Ich weiß. Wir müssen arbeiten. Hast du von dem Bankraub in der Innenstadt gehört? Und? In dieser Tasche ist die Beute. Ich muss weg. Du kommst mit. Das will ich sehen. Der Gangster flieht mit seiner Braut. Du meinst es ernst? Ja. Weiß Jiří was davon? Wieso denn Jiří? Der hat für sowas keine Nerven. Nein, Simon, ich... Doch, Hanna, du hast die Nerven. Du bist die Richtige. Wie viel ist das? Du glaubst mir? Natürlich. Du Idiot. Sie hat es mir geglaubt. Auf damit. Was denn? Hä? Was? Fass mich nicht an. Und wenn ich doch der böse Räuber Simon, bin? Simon, nimm deine... Pass mal auf. Werde ich, ja? Au! Da hab ich dich. Simon, lass mich los. Lass jetzt. Du hattest deinen Spaß. Noch nicht. Ha? Das ist doch, was du magst. Du willst doch, dass ich Spaß hab, oder nicht? Dann bring es hinter dich. Ja? Ich zeig dir, was in dieser Tasche ist. Simon. Was wird das? Ja. Wir können solche Spielchen machen, aber... Ganz ruhig. Ruhig! Hör mir zu. Psst. Ich gehe jetzt zu Jiří. Was willst du dort? Warum wolltest du, dass ich ihn nicht mehr sehe? Ich weiß nicht. Ich wollte... Was? Ich wollte ihm was... Wegnehmen? Wie ein Kind dem anderen sein Spielzeug? Ja, vielleicht so. Ja, ich bin kein Spielzeug. Ja, aber es... Genug herumgequatscht. So. Okay. Ich werde jetzt Jiří anrufen, um mich in einem Hotelzimmer mit ihm zu treffen. Er wird kommen. Dieser Hampelmann wartet auf nichts mehr als auf einen Anruf. In dieser Tasche ist noch anderes Spielzeug, ja? Ich werde Jiří die ganze Nacht lang quälen und ihn im Morgengrauen töten. Danach komme ich zurück und töte dich. Schau mich an! Warum? Ihr geht mir beide auf die Nerven. Du hast eine Scheißangst, hä? Zu Recht. Und das macht Spaß. Ich gebe meine Stelle auf. Ich mache mich von Hanna frei. Dann will ich sagen, hör mal, Simon, das hat erstmal nichts mit dir zu tun, aber die Konsequenzen, die Möglichkeiten, die sich, kenne ich noch nicht. Ich bin, Simon, Ich habe nachgedacht. In den letzten Monaten habe ich über vieles nachgedacht. Ich stelle mir plötzlich Fragen. Eine Frage, die entscheidende Frage, die kam von dir. Wann warst du das erste Mal verliebt, hast du gefragt. Ich war es nie. Ich war nie verliebt. Simon, meine Sicherungen sind durchgebrannt. Simon, hör mir zu, ich habe mit dir etwas zu besprechen. Hör mir erst mal zu, ehe du was sagst. Ich trenne mich von Hannah. Ich hätte es schon damals in Prag tun sollen. Wir könnten reisen, Simon. Schon morgen kann es losgehen. Ich will mit dir zusammen mir die Welt. Was denkst du? Nein, denk gar nicht nach. Sag einfach nur ja. Simon. Warte mal. Simon, ich... Erinnerst du dich noch an Dennis? Was ist mit ihm? Er ist mir gleichgültig. Verstehst du? Piep egal. Dennis? Wer ist Dennis? Es ist vorbei. Ich denke nicht mehr an ihn. Irgendwann wäre ich zu Dennis hin und hätte ihn krankenhausreif geschlagen. Aber dann kamst du und hast etwas verändert. Simon, ich wollte... Du wirst dich sicher fragen, was will der Typ von mir? Er hat nichts vorzuweisen, außer einem irgendwie verhunzten Leben. Er ist keine Leuchte, hat kein Buch geschrieben, wahrscheinlich nicht mal eins gelesen, weiß nicht, wo dieses Berg Dingsbums... Karabach. Was rede ich da, Mann? Ich habe es so oft durchgespielt. Simon, du musst mir nichts... Ich möchte. Du, Jerzy, bist für mich der Mann von damals. Mein erster Mann, verstehst du? Ich will dort weitermachen, wo damals Schluss war. Deinen Namen weiß ich schon. Sonnenuntergang genießen will ich, solche Sachen. Den ganzen Käse, mit dir, irgendwo. Ich meine, kann auch ein Land sein, das es gar nicht gibt. Komm mit mir. Sie. Denk nicht nach, geh zu Hannah, sag, es ist aus, mach es gleich. Warte noch, warte. Jetzt geh. Ich warte hier auf dich. Du musst die Türe verbarrikadieren. Er kommt zurück, wir müssen weg. Still! Nein, er bringt uns beide um. Er ist völlig durchgeknallt. Hat er dich nicht angerufen? Er wird kommen, er kommt. Wir müssen weg, wir müssen. Gib mir das Messer her. Au. Keine Ahnung, was er will. Wo warst du denn? Du musst die Tür abschließen. Hanna, was ist passiert? Wir müssen weg von hier, Simon. Ich komme doch gerade von ihm. Du hast ihn schon getroffen? Ja. Dann... Was? Das hier war Simon, es war Simon. Ja, wann denn? Ich bin einfach eine Idiotin. Ich hätte es mir denken können. Ich verstehe das nicht. Warum hätte Simon dich... Glaubst du, ich habe mich denn selbst gefesselt oder was? Kapier's doch, er ist ein Lügner. Er hat gesagt, er tötet dich und kommt zurück. Ich hatte solche Angst um dich. Was wollt ihr von dir? Nichts, nichts Besonderes. Er kommt wieder. Ich weiß, wie Simon denkt. Überall riesige Yachten, Bettenburgen, Restaurants, Touristenfallen. Du wolltest unbedingt hierher. Naja, die Möwen sind noch da. Wie alt werden Möwen? Keine Ahnung. Aber sicherlich nicht so. Mir gefällt die Vorstellung, dass es dieselben sind von damals. Die uns in Erinnerung behalten haben. Die noch wissen, wie glücklich wir damals waren. Dort drüben hast du diesen Fischer angesprochen. Ja, Sergio. Sergio. Du hast mit ihm geredet, obwohl du kein Italienisch konntest. Das hat mich damals sehr beeindruckt. Würde mich interessieren, ob der Mann noch lebt. Wie alt werden Fischer? Eines Morgens war das Bett neben mir leer. Du hattest nichts von deiner geplanten Tour mit Sergio gesagt. Vor Sonnenaufgang bin ich los und kam zurück mit einem Rochen. Und hast ihn mir mittags in der Küche unserer Pension zubereitet und serviert. Mhm. Rochen auf Limettensoße. Mm. Du hast nichts gegessen. Ich sah dir lieber zu. Schmeckte herrlich. Und ich mochte das, wie du mich ansahst. Du hattest einfach eine vollendete Technik, Fisch zu essen. Die Meeresluft ist gut. Denkst du noch an Simon? Wir sind vor Simon auf der Flucht. Ach was, jetzt übertreib mal nicht. Es war ein Spiel. Das sagst du nach all dem, was geschehen ist? Ach, Jerzy, was ist denn eigentlich geschehen? Was? Er hat uns beide ausgetrickst. Ja, aber warum? Er spielte. Er ist ein verrücktes Kind. Komm, Anna, lass uns schauen, ob unsere alte Pension noch existiert. Il ragazzo sale molto spesso sopra un albero che sa. Sogar dasselbe Zimmer. Hast du Hunger? Nein. Bist du müde? Nein. Ich möchte dich was fragen. Ich habe dich nie gefragt. Dann tu es jetzt. Du weißt, was ich dich fragen... Nein, aber... Was? Frag. Damals in Prag. Das... Was? Was? Warum bist du nicht weg von mir? Ist es nicht zu spät, danach zu fragen? Also gut. Wir waren schon zu sehr... Was? Was? Ich habe nie aufgehört, mir vorzustellen, wie du Männer so ansiehst, wie du mich angesehen hast. Ob dein spezieller Blick für mich, der, mit dem du mich im Taxi schon, als wir uns das erste Mal begegnet sind, wie du ins Taxi sprangst, als wüsstest du schon alles über mich, dass du Simon auch so ansehen könntest. Hanna... Als wir zum ersten Mal hier in diesem Zimmer waren, die erste Reise, die wir zusammen machten, damals haben wir ein Kind gezeugt. Und dieses Kind war nicht von mir. Was? Nein, ich meine... Was? Es hat dieses Kind niemals gegeben. Ja, du hast es verloren. Ich habe kein Kind verloren, weil ich nie schwanger war. Als wir uns kennenlernten, hattest du dir so sehr ein Kind gewünscht. Aber ich wusste ja schon längst, dass ich keins bekommen konnte. Ich hatte Angst, du würdest weggehen, wenn du es erfährst. Also habe ich ein Kind erfunden. Aber irgendwann musste ich das Spiel beenden. Also habe ich dieses Kind wieder verloren. Jahre später in Prag hast du gesagt, du hättest immer gehofft, wenn du erst einmal ein Kind bekommen würdest, wird sich das andere erledigen, dass du die Männer ficken willst. Es hätte niemals funktioniert. Ich habe dich in Prag gefragt, wovor hast du am meisten Angst? Du hast gesagt davor... Allein zu sein. Ich hatte nach der Sache mit dem Kind kein Recht, dich allein zu lassen. Deshalb blieb ich. Chissà la gente che ne sa. Chissà la gente che ne sa. Simon, wie kommst du hier rein? Wie kommst du überhaupt hierher? Jerzy! Simon. Hey, hast du vergessen? Ich kriege immer alles raus. Ich komme überall hinein. Aber das sind 7 Stunden mit dem Auto. Ja. Jerzy. Oh Gott. Du warst es, du wolltest unbedingt hierher von Anfang an. Woher soll Simon es sonst wissen, dass wir hier sind? Nein, ich schwöre dir, Hanna, ich habe kein... Was willst du, Simon? Was wollt ihr beide? Hey, kommt runter. Erstmal eine Zigarette. Jirgi? Moment. Schön, hier zu sein. Danke. Ich habe Hunger. Aber vielleicht habt ihr Lust auf mehr? Dann irgendwo in einer Bar was frühstücken? Danach brauche ich ein wenig schnarchen. Sorry, ich bin echt müde von der langen Reise. Wenn ihr wollt, sehen wir uns dann wieder zur Siesta. Einen Happen essen. Hanna, nachmittags können wir Fotos machen am Strand. Später bummeln, ich brauche ein paar Klamotten. Kann ich aber auch alleine, echt kein Problem. Ich will euch nicht zur Last fallen. Aber später zusammen essen. Stopp! So habt ihr euch das ausgedacht? Niemand hat sich hier irgendwas dann ausgedacht. Erklär mir Simons Auftritt. Na? Und du grinst jetzt nicht so dämlich. Also, ehe du ins Atelier kamst, du mich gefesselt gefunden hast, was war da? Ach Gott. Ha? Jirgi. Also. Na gut, ich habe Jirgi gefragt, ob er mit mir leben will. Er ging zu dir, um dir zu sagen, dass er will. Nichts wollte, hast du gesagt. Nichts Besonderes. Glaubst du, ich wäre mit dir hierher, wenn ich gewusst hätte, dass... Weißt du, was ich glaube? Hanna, ich schwöre dir, ich hab... Boah, klar. Ich bin eine Idiotin. Von Anfang an war alles zwischen euch abgekartet. Warum so kompliziert? Wahrscheinlich warst du zu feig, Kirsi. Du wolltest, dass ich gehe, dass ich abhaue, um es dir selber zu ersparen. Wahrscheinlich alle Jahre schon. Du wolltest nicht das Arschloch sein. Zu feig oder zu bequem oder was weiß ich. Dein ganzes Leben warst du zu feig. Seit der Taxifahrerei von damals hast du dich nicht einen Deut verändert. Fährst mit und willst keinen Cent bezahlen. Sag doch einfach, was du willst. Sag's doch einfach. Ich soll verschwinden? Kannst du haben. Ich bin gleich weg. Nur etwas, Jerzy. Sei doch zum ersten Mal in deinem Leben kein Feigling. Und nimm ihn jetzt. Komm, nimm Simon, komm. Er ist ein gottverdammter Lügner, aber jetzt nimm ihn. Nimm ihn, wenn du ihn haben willst. Ich jedenfalls mach da nicht mehr mit. Liebt euch oder fickt euch zu Tode, ist mir egal. Na. Fass mich nicht an. Macht, was ihr wollt. Ich verlange nichts. Nur wenn ich jetzt durch diese Tür hinausgehe, dass mir keiner folgt. Herrlich, du solltest auch ins Wasser. Ich bin kein guter Schwimmer. Hast du gesehen, wie weit ich draußen war? Natürlich habe ich es gesehen. Hattest du Angst um mich? Nein. Meine Oma hatte immer Angst um mich, wenn ich ins Wasser ging. Sieh dich an. Es war ein saugutes Gefühl. Da wusste ich, sie liebt mich. Später habe ich oft am Fenster unserer Wohnung in der 17. Etage so getan, als würde ich springen, damit sie wieder Angst hatte. Ich habe sie gequält. Uli. Danke. Komm frühstücken. Wie hast du uns wirklich hier gefunden? Mann, mir knurrt der Magen. War kein Problem, okay? Komm jetzt. Simon. Was denn noch? Du wolltest nicht Hannah töten und auch mich. Wie bitte? Hannah? Sie ist echt ein fieses Stück. Sieh mich an. Simon. Du weißt, dass Hannah lügt. Warum war sie gefesselt? Was kümmert's dich? Hannah ist doch weg. Ja. Ich bin da. Und sonst niemand. Ja. Und du liebst mich. Hör auf. Komm, lass das. Lass mich. Du lass mich los, hab ich gesagt. Was denn? Ich kann das nicht. Ich weiß nicht. Es geht nicht, Simon. Was ist denn? Ich gehe jetzt zur Pension und pack meine Koffer und fahre nach Hause. Du nimmst mich mit. Nein, jetzt geh weg. Lass mich los, du. Hier, Zigaretten, Geld, kannst alles haben. Hier, kannst du ein paar Tage ein Zimmer nehmen oder was weiß ich. Hier, nimm. Hau ab, du, hau ab. Kommst du oder gehst du? Geht es ohne Schreierei? Von mir aus? Ich gehe heim. Nach Prag. Dann ist es jetzt soweit. Ja. Ich habe es seit längerem erwartet und ich wusste immer, dass ich nicht mitgehen würde. Und du wolltest, dass ich schon eher gehe. Der eiserne Vorhang ist seit 20 Jahren offen. Hättest damals in Prag bleiben können. Theoretisch. Ja. Du wirst wenig von dem finden, was du dir erhoffst. Mag sein. Das Land deiner Kindheit existiert nicht mehr. Ich bin Spezialist für Länder, die nicht existieren. Simon? Geht er mit? Nein. Seit die Fotos überall erscheinen, rufen viele an. Er hat ein Gesicht, das offenbar tatsächlich funktioniert. Du willst noch mit ihm arbeiten? Stört es dich? Es überrascht mich nur. Und für ihn ist das doch eine Chance. Siehst du ihn noch? Nein. Ich werde ihn schon finden. Ja. Und jetzt bitte geh. Ja, ja. Ich wollte gerade. Hi. Dann habe ich die richtige Bank gefunden. Gut siehst du aus. Was soll das? Ich sehe scheiße aus. Hast du von Jirji was gehört? Nein. Vermisst du ihn? 6 Wochen sind es jetzt. Ich glaube nicht. Auf dieser Bank haben Jirji und ich uns zum ersten Mal getroffen. Ohne dich hätten wir es nie geschafft, uns zu trennen. Eigentlich müsste ich dir dankbar sein, aber ich bin es nicht. Vermisst du ihn doch? Warum wolltest du mich treffen? Die Plakate mit mir drauf. Gefallen sie dir? Kommen ganz gut. Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich richtigen Erfolg. Es kommen Anrufe aus Paris, New York, von Auftraggebern, für die ich immer etwas machen wollte. Es ist der helle Wahnsinn. Gratuliere. Danke. Aber es ist zu spät. Es ist nie zu spät. Ein Spruch von meiner Oma. Es ist zu spät. Wenn du es sagst? Es ist zu spät, weil mich das alles nicht mehr interessiert. Aber. Hast du Feuer? Nervös? Klar. Danke. Was willst du? Mir meinen Lohn abholen. Natürlich, ja. Ja, das vergessen. Da keine Möglichkeit, dich zu erreichen. Hier. 3.451,63 €? Ein Scherz. Es geht dir nicht um Geld. Hast du mir das Messer mitgebracht? Ja, natürlich. Ich habe es schon vermisst. Du hast es bei mir vergessen. Lass mich die zu Ende rauchen. Muss ich es tun? Ja. Hast du Angst? Nein. Ich habe Angst. Volksgarten. Hörspiel von Andreas Jungwirth. Mit Michu Fries, Stefano Bernardin und Sven-Erik Bechtolf. Ton und Technik Stefan Wirtitsch und Regie Barbara Liebster. Was letztendlich in Volksgarten zwischen Hanna und Simon passiert ist, bleibt ihrer Fantasie überlassen. Hingegen wissen wir ziemlich genau über die Affären und Streitigkeiten Bescheid, von denen Elias Canetti und seine Frau Weser in Briefen an Canettis Bruder Georges berichtet haben. Eine höchst dramatische Dreiecksbeziehung, die zwar große Abhängigkeit beschreibt. Der jüngste in Paris lebende Canetti, Georges, wird von seinem ältesten Bruder ebenso angebetet wie von seiner Schwägerin, der Schriftstellerin Weser Canetti, geborene Taubner Calderon. Georges, Arzt und Tuberkuloseforscher, erkrankt selbst an Lungentuberkulose. Und Georges liebt Männer. Das heißt, Wesers Liebe zu ihm hat rein platonischen Charakter, wohingegen Elias Canetti vielerlei Freundschaften pflegt. Die ausgewählte Korrespondenz, hier als Ausschnitt aus der ursprünglichen, von Deutschlandradio Kultur produzierten Hörspielfassung Briefe an Georges, beginnt 1946. Die gesamte Korrespondenz, über 400 Briefe, erschien beim Hansa Verlag München. Elias an Georg, April 1946, Donnerstag. Mein lieber Georg, der nebensächliche Grund deiner Erbitterung war in meinem Leben etwas sehr Wichtiges. Du hast vielleicht über das Wesen des Werkes nicht zu Ende gedacht. Es ist gerade für den Werkbesessensten herrlich, aus nichts etwas zu machen. Ich dachte es, aber kannst du dir vorstellen, mein über alles geliebter Bruder, dass es um ein Haar gelungen wäre? Wenn du je die ersten 100 Seiten des dritten Romans zu Gesicht bekommst, an dem Friedel bis zur Katastrophe gearbeitet hat, wirst du mir recht geben. Es war das Werk eines wirklichen Dichters, was ich Weser nie sagen kann, denn es kränkt sie zu sehr. Auch du darfst es ihr nie sagen. Dieses wilde, chaotisch lächerliche Geschöpf hatte das Zeug zu einem Dichter in sich. Auch die beiden ersten Bücher waren begabt, wenn auch noch ganz unter meinem Einfluss. Im dritten war sie daran, ihren eigenen Ausdruck zu finden. The Monster, der zweite Roman, erscheint übrigens französisch. Das Pseudonym, unter dem Friedel schreibt oder schrieb, denn ich glaube kaum, dass sie je wieder etwas Brauchbares schreiben wird, ist Anna Sebastian. Ich will nicht, dass du mich für ganz verrückt hältst. Es wäre um ein Haar gelungen. Über diesen Teil der Affäre, den öffentlichen sozusagen, musst du Weser gegenüber äußerst taktvoll sein. Weser hat sich, nach vielen schweren Jahren, selbst als Schriftsteller unglaublich entwickelt. Sie geht ihre eigenen Wege, ist kaum mehr von mir beeinflusst. Ich halte sie jetzt für den geborenen Dramatiker, und zwar für einen bedeutenden, dem man nur Raum schaffen muss. Mein Unglück und ihres war es, dass ich überhaupt keine Verbindung zum Theater hier besitze. So muss die Visa, die auf ihre Art begabter und natürlich tausendmal echter ist als Friedel, aus der Ferne miterleben, wie diese kleine Person zwei Bücher herausbrachte. Es war unmöglich, sie merken zu lassen, welchen Erfolg sie hatten. Visa ist noch heute fest davon überzeugt, dass Friedel nur schlechte Kritiken hatte. Und obwohl sie sonst alles weiß, weiß sie das eine nicht, dass Friedel hier in der hohen Literatur als der wichtigste junge englische Romanautor gilt, den der Krieg hervorgebracht hat. Du hast in Paris ein kleines, albernes, lächerliches, hässliches, zerfahrenes Geschöpf als Friedel gekannt. Einen wahren Ausbund an Schusslichkeit. So kannst du dir nicht vorstellen, wie sie sich unter meinen Händen verwandelt hatte. Nicht, dass sie ein geistiges Wesen geworden wäre, aber sie war besessen von mythischen Dingen und Gestalten und sie hatte einen Reichtum der komischen Erfindung, wie sie heute nicht mehr häufig sind. All das hing auf eine geheimnisvolle und empfindliche Weise mit mir zusammen. Meine Worte gaben dem Leben. Meine Liebe gab ihr die Beständigkeit, ohne die nichts entsteht. Der zweite Grund zu deiner Erbitterung ist gewiss der hauptsächliche. Ich habe in den letzten 5 Jahren mehr gearbeitet, als in meinem ganzen früheren Leben zusammengenommen. Das Werk, von dem du weißt, existiert und ist ungeheuer reich. Ich muss aber abschließen lernen. Das werde ich jetzt mit aller Kraft versuchen. Es umarmt dich herzlichst, Elias. 26. April 1946. Postamt. Bitte nicht zurück an Absender. Gestern, einen Tag nachdem sie da war, hatte er einen totalen Zusammenbruch und weinte stundenlang und sagte, es ist alles seine Schuld und er habe ihr Leben zerstört und das seine. Und er liebt sie und die Arbeit von 7 Jahren ist dahin und er kommt nicht drüber hinweg. Und das ist es, wovor ich so Angst habe. Das ist der Grund, dass ich mich nicht rette, dass ich nicht davonlaufe. Ich habe Angst um seinen Geist. Ich werde diese letzten 7 Jahre für ihn retten, verhindern, dass sie hässlich wirken, dass sie vergeudet waren. Nicht vergeudet. Wenn ein Genie sein Leben damit verbringt, eine schreiende Puppe aufzuziehen, statt seine großartigen Fähigkeiten zu entfalten. Um ihn dazu zu kriegen, mir 60 Seiten seines Buches zu diktieren, musste ich so rasend werden, dass ich ernsthaft mein Leben fortwerfen wollte. Und es gibt 2000 Seiten Fragmente, die er sich nicht die Mühe macht, zusammenzufügen und auszuarbeiten. 11. Mai 1946. Peggy just posted book. Visa an George. 24. Mai 1946. Geliebter George, ich habe nicht das Herz, dich auf die Folter zu spannen. Und darum sollst du wissen, dein Bruder ist heute in London Stadtgespräch. Der letzte Schrei. Er hat die besten Kritiken, die man sich vorstellen kann. Eine Besprechung im Radio, die so gut war. Am 22. Hast du sie gehört? Der Spectator hat heute eine große Kritik gebracht, in der man ihn mit Swift und Joyce verglich. Und ich komme, Benjamin, und erzähl dir dann wochenlang hauptsächlich von einer persönlichen Feindin und österreichischen Schriftstellerin und alles, was geschehen ist. Und von Elias Canettis Privatleben, das nicht so erfreulich ist. Denn die Schlampe wird sich wieder in ihn verlieben, wenn er im Rampenlicht steht. 2. Juni 1946. A killing letter. You beastly thing. Du Mistkerl. Klebst du meine Briefe übrigens an die Wand oder legst du sie einfach in eine Schublade? Nicht wahr, du sperrst sie nicht weg. Ich wünschte, du tätest es. Denn meist gehst du mit ihnen sehr sorglos um. Und mein Mann kennt all meine Liebesbriefe an dich auswendig und zitiert sie manchmal, sehr zu meinem Nachteil. Er sagt, er hat den ganzen Ärger mit mir und du kriegst die netten Briefe. Und da ist etwas dran. Wir lachten darüber, dass du wissen willst, was für ein Kleid ich tragen werde. Ich schickte einen alten Mantel an die Nothilfe für die verschleppten Juden auf dem Kontinent, aber sie schickten ihn zurück mit der Begründung, dass er für das Konzentrationslager zu schäbig sei. Eine Schneiderin hat mir daraus ein Kleid gemacht und es ist mein bestes Stück. Das ist also meine Garderobe. Es gab eine dritte Radiosendung auf Deutsch für die verdammten Österreicher. Und der liebe Canetti wurde darin befragt, damit die Wiener hören konnten, wie er ihre Stadt pries und sich nach Wien sehnt. wobei ich eine Gänsehaut bekam. Sie sollten mich einmal im Radio zu ihnen sprechen lassen. Immer wenn ich lese, wie sie hungern, gehe ich in die Küche und esse ein Ei. Manchmal gehe ich in unser vornehmes Restaurant und denke daran, wie sie hungern, und esse Brathuhn. Ja, es schaudert einen. Aber meine liebe Tante Olga wurde in die Gaskammer gebracht mit ihren Kindern und Enkeln, 8 an der Zahl. Sie wurden vor ihren Augen ermordet. Und damit ist die Sache klar. Wismar sagte, ich habe die ganze Nacht gehasst. Ich morde die ganze Nacht lang. All my love, Besa. Schreib sofort. Write at once. 31. August 1946. Barrenborough, Cornwall. Mein lieber, lieber Georg, über Weser müsste ich dir einmal lange schreiben. Ich persönlich bin überzeugt davon, dass sie kommen wird. Ihre Zögerungen dir wirklich begreiflich zu machen, ist ein sehr schweres Unternehmen. Ich glaube, sie stellt sich vor, dass du sie noch ganz wie früher siehst. Es ist ihr sehr, sehr wichtig, wie du sie siehst. Ich finde sie schöner als je. Sie hat einen weisen und mächtigen Kopf bekommen. Etwas strahlt von ihr aus, das ganz wenige Menschen haben. Ihr Witz und ihre Liebe bilden vereint etwas Neues. Nun ist aber das Merkwürdige, dass sie, die so viel ist und gerade bei dir, auch auf eine äußerliche Weise bestehen möchte. Es ist ihr zu lange zu schlecht gegangen. Sie braucht ein kleines Stück Erfolg, vielleicht bloß, um sich sagen zu können, dass sie nicht immer Pech hat. 10. September 1946. Der Stand der Dinge zwischen deinem Bruder und dem heiligen Sebastian, das ist Friedel, sah vorgestern aus wie folgt. Also, F. hat vor 3 Tagen versucht, sich umzubringen, aber so, um Canetti zu zitieren, dass man sie rechtzeitig retten würde. Ich hatte davon keine Ahnung und sah sie vorgestern Abend. Sie war sehr niedergeschlagen und sagte mir mit echtem Gefühl, dass sie verzweifelt ist, weil sie Canetti verloren hat und den anderen nicht mehr liebt. Als sie ging, versicherte sie mir, was sie wolle, sei eine reine Freundschaft. Keine fleischliche, nur eine ideale Freundschaft mit Bill. Diese war so ideal, dass sie letzte Nacht mit ihm geschlafen hat. Und dein Bruder ertappte sie. Nicht gerade auf frischer Tat, aber er rief zu einem ungelegenen Zeitpunkt an und merkte es. Heute Abend ist er bei ihr, dein Bruder, weil sie ihm die Situation erklären muss. Ich weiß nicht, ob ich ihn nicht doch mit ihr verheiraten werde. Denn ich bin all das mich einmischen, ihn überwachen und warnen und mich sorgen so leid, dass ich's am besten fänd, er wird noch tiefer in dieses kalte Wasser springen und sich noch ärger verkühlen. Glaubst mir nun, dass ich mich sehn, für eine Weile fortzufahren? All my love, mein lieber Engel. Was für eine große Ehre, dass ich dich kenn, dessen Werke durch das Institut Pasteur vertrieben werden. Du wirst den Nobelpreis bekommen. Poor Peggy. Nur dich liebt Weser. 10. Oktober 1946. Mein geliebter Georg, Weser hat endlich ihren Pass, ein sogenanntes Traveling Paper, und es hängt jetzt ausschließlich von dir ab, dass sie das französische Visum bekommt. Außerdem besteht jetzt auch Aussicht auf eine eigene kleine Wohnung und das macht sie wieder stolz und selbstbewusst. Alles bei ihr ist rührend und ergreifend und menschlich und ich frage mich oft, wie es möglich ist, dass ein Wesen ihrer Art heute in dieser Welt überhaupt da ist. Visa an George. 24. Oktober 1946. Mrs. Canetti. 35 Downshire Hill, NW3. Geliebter Sohn. Er ist so komisch, dass ich nur unglücklich bin, wenn ich ihn sehe. Mit seinem wunderschönen Kopf, einem noblen Lächeln, tiefen Falten, die wie die Falten eines neugeborenen kleinen Bären aussehen und nicht in dieses Gesicht gehören. Mit seiner Stimme, die so sanft und schön ist wie deine. Mit seiner Naivete und seiner Ahnungslosigkeit in Sachen Frauen. Auch wenn er Therese beschrieben und die Hochzeit verfasst hat. Mit seiner Unfähigkeit, mit der Wirklichkeit fertig zu werden, wenn es darum geht, sie zu leben und nicht sie zu schreiben. Peggy, Weser. Out of my passion for you, I went to French films. 26. November 1946. Mon très mignon et charmant et très beau frère. Hélas, du bist ein hinterhältiger Hund. Da gehen sie hin, meine Lebensträume. Kein Stern, sondern die Atombombe wird in deine stille Zelle einschlagen. Much love, Sohn. Du bist ein lasterhafter, lasziver Casanova mit all diesen Männern. Alles verdammte Liebe, die verdammte Peggy. Schreib. Enclosed four razor blades. 16. Dezember 1946. Razor blades in next letter. Love. London, 1st of January 1947. A happy year. Prince Handsome. Mrs. Venezia Canetti, 14 Crawford Street, nähe Baker Street. Ich bin nicht zu Scherzen aufgelegt, da mir dein Bruder leid tut, der mehr denn je am Rande des Wahnsinns zu stehen scheint. Und es ist kein Scherz. Er war immer ein Grenzfall. Und jetzt bin ich nicht mehr stark genug, ihn aufzuheitern und ihm zu helfen. Nein, ich bin selbst ein Grenzfall. Ich. Samstag, 22. Februar 1947. Meine Beziehung zu Friedel siehst du in einem ganz falschen Licht, in dem weh saß, nämlich. Von Volupté kann dabei Gott nicht die Rede sein. Du musst begreifen, dass meine Sorge um sie genauso ist wie die um ein Kind. Ich habe ja keins. Und wenn ich sie nicht einfach in Bausch und Bogen verurteile, wie es Weser tut, die sie mit Recht hasst, so hängt es damit zusammen, dass ich meine eigenen Fehler genau kenne. Sie hat unter mir bestimmt mehr gelitten als du, und zwar unter genau denselben Eigenschaften. Sie hat sich auf eine sehr gemeine, weibliche Weise gerächt. Sie hat sich damit noch mehr getroffen als mich. Sie liegt jetzt schon krank in Schweden mit einem Nervenzusammenbruch nach einer lebensgefährlichen, wochenlangen Behandlung durch einen argen Pfuscher. Sie ist ein Mensch sehr nah am Rand des Irrsinns. Ich war jenseits dieses Randes, als ich sie verlor. Warum glaubst du, dass du alles darüber weißt, bloß weil Weser witzige Briefe schreibt, als ob damit irgendetwas Wirkliches ausgesagt wäre? Ist das deiner würdig? Kannst du irgendein Urteil fällen, bevor du sie gehört hast? Du hast ja nicht einmal mich gehört. 22. Februar 1947. Alles, was ich weiß, ist, dass ich ihn, wenn das so weitergeht, nicht mehr beschützen werde, sondern die Scheidung einreiche. Er wird mir das bisschen geben müssen, was er verdient, der arme Kerl. Und ich werde es für ihn zurücklegen für schlechte Zeiten. Und dann wird er die Benedikts bald los sein, ihr gegenüber freilich gewisse Verpflichtungen haben. Denn das ist es, was sie will. Ein Balg, um ihn an sich zu binden und damit er für sie schuften muss, oder eine Heirat. Mich schert das nicht mehr. Ich bin mit all dem fertig. Mir ist meine Freiheit lieber, wenn das Leben denn Freiheit ist. Peggy, Weser. 2. Juli 1947. Mrs. Canetti, 14 Crawford Street, London, W1. Lieber Beau, ich bin ein Melancholiker und ich finde alles zum Verzweifeln. Wäre alles wunderbar in der Welt und auch mein Leben und dies von euch beiden, ich wäre dennoch verzweifelt, weil, wie dein Bruder sagt, es den Tod gibt. Dass er einmal kommt. Ist es nicht zum Verzweifeln, dass Goethe starb? Du siehst, ich bin hoffnungslos. Canetti hat eine wunderbare Erklärung, warum es Melancholiker gibt. Weil wir Fleisch essen. Wir töten Tiere und es rächt sich bei manchen von uns, indem wir darüber melancholisch werden. Niveau, was? Die Friedel schreibt zwei Liebesbriefe, dann einen um Geld. Sie ging eine Scheinehe ein und heute kam wieder ein Geldbrief. Darüber erwähnen nichts, denn sein Herz hängt an ihr. Ich möchte gern unter den Schwarzen leben in Afrika, eine Zeit lang. Vielleicht brennt sich dann die Sonne in mich ein. Wie geht es dir? All our love, Peggy. Love, Peggy. Du bist sehr lieb. Vesa an George. 27. August 1947. Entzückender Georg. Ich bin fassungslos über dich und schäme mich entsetzlich, dass ich dir mit meinen Trivialitäten gekommen bin, ohne zu ahnen, wie es um dich steht. Was die Schönheit anlangt, die wird dich immer lieben. Denn die Hälfte der Frauen sind eben keine Therese, so sehr dein Bruder, der große Frauenkenner, dies bestreiten wird. Er wird von den Sachlichen verfolgt, weil er ein Träumer ist. Die Träumenden verfolgen nicht. Und er selbst ist immer in Abwehr, ein kleiner Liebesgott. Du wirst ganz entzückt von ihm sein. Diese Weltfremdheit in dieser penetranten Welt. 20. September 1947. Sein Gefängnis ist er selbst, besonders seine Angst, die wir beide nie loswerden, seit Hitler. Peggy. Vesa an George. 11. November 1947. Liebster Orléans, ich bin nur froh, dass du bereits alle Knaben verführt hast und das mit deinem Buben funktioniert. Von der Friedel kam gestern ein Brief. Wenn sie ihn nicht bald sieht, stürzt sie sich aufs Pflaster. 23. November 1947. Liebstes Kind, er wird alles tun, um zur Operation zurecht zu sein und bringt keine Weiber mit. Wer wird denn in Saint-Hilaire operieren? Das macht doch immer diese dicke Köchin in Chateaubrr. Bitte sofort Antwort. Peggy. London, 31. Dezember 1947. Süßer Georg, dein Bruder wird in Deutschland und Österreich wieder erscheinen, auch seine Theaterstücke im Druck. Noch weitere günstige Nachrichten sind in der Schwebe. Es macht mir jetzt nicht so viel, dass ich deinem Bruder so viel Geld koste. Denn seit ich entgegen seinem strengen Verbot alle Verträge in den Ländern einleite, gelingt alles. Ich fälsche auch die Unterschriften. Warum war ich 20 Jahre so bieder und respektvoll? Ich bringe ihm alles ein, was ich ihn koste, und viele Ehren. Good luck, Peggy. 5. März 1948. Mein geliebter Georg, ich möchte den ganzen Monat April bei dir oben sein, vielleicht mit einigen Tagen Unterbrechung in Vaucluse bei Freunden, die mich eingeladen haben. Die Friedel wird auch da sein. Ich hoffe, das macht dir nichts. Aber ich muss es dir doch auf alle Fälle erklären. Zuerst sollst du wissen, dass Vesa, die diese ganze Affäre übersieht, es nicht nur billigt, sondern sehr dafür ist. Ich habe die Friedel für ihr tolles Verhalten mit 1¼ Jahren Verbannung bestraft. Sie hat sich, soweit es bei ihr möglich ist, sehr verändert und bereut bitter, was sie getan hat. Sie hat indessen gut gearbeitet und einen wirklich begabten und merkwürdigen Roman beendet. 500 Seiten. Ich hatte ihr versprochen, dass sie 3 Wochen mit mir sein darf, wenn das Buch fertig ist, und muss dieses Versprechen einlösen. Sie weiß, dass sie dann zu ihren Leuten zurück muss und hat geschworen, nicht wie früher unangenehm und lästig zu werden. Sie ist jetzt immerhin schon 32, hat in Schweden wieder geheiratet, kleidet sich besser, benimmt sich menschlich. Du wirst dich ihrer bestimmt nicht schämen müssen. Ich muss ihr fertiges Buch mit ihr besprechen. Die Schreiberei ist das Einzige, das ihr ganz ernst geworden ist. Sie hat viel von mir gelernt. Darin kann ich sie, trotz allem, was sie mir angetan hat, nicht im Stich lassen. Ich verspreche dir, dass du sie nicht sehen wirst, wenn du keine Lust dazu hast. Sie weiß, dass ich die erste Zeit mit dir allein sein will und wird nie stören. Später, wenn sie dir nicht lästig ist, kann sie natürlich manchmal mitkommen. Ich möchte, wenn es dir recht ist, in der Woche gegen Ostern in Paris eintreffen, den Nissim und die Verwandten sehen, die Friedel dort abwarten und mit ihr am Dienstag nach Ostern, also am 30. März, nach Grenoble abreisen. Dort würde ich mit ihr übernachten und am Mittwoch, den 31. in Saint-Hilaire ankommen. Ich möchte, dass du uns für diesen Tag 2 nette, sonnige Zimmer aufnehmen lässt, nebeneinander, und zwar auf mehrere Wochen. Es ist wichtig, dass die Zimmer nett und bewohnbar sind. Ich will auch arbeiten. Und sie soll auch gleich sich an ihre Arbeit machen, damit die Unruhe nicht sofort wieder über sie kommt. Aber wenn dir wirklich daran sehr gelegen ist, komme ich schon zu Ostern, selbst. Macht es dir sehr viel aus, dass die Friedel gleich mitkommt? Weißt du, ich halte es nicht für gut, sie allein in Paris zu lassen. Sie ist jetzt gerade sehr ernst und gesammelt. Paris verwirrt sie. Du weißt ja aus Erfahrung, wie sie dort wird. Es ist besser, sie kommt gleich in ihrem menschlichsten Zustand in die Berge. Ich verspreche dir nochmals, dass du nicht mehr von ihr hören oder sehen wirst, als du selber willst. Meinen Londoner Freunden sage ich, dass ich bei dir im Sanatorium wohne. Aus vielen Gründen und vor allem aus Stolz will ich nicht, dass man weiß, dass sie mit mir oben ist. Jetzt umarme ich dich auf das Allerherzlichste. Ach, wäre ich schon bei dir, mein liebster, liebster, liebster Bruder, Elias. 6. März 1948. Liebster Georg, sie wird dich nur amüsieren. Wegen Ausstattung musst du nichts fürchten. Sein schwarzer Mantel hat einen schönen Schnitt, Qualität Kaschmir. Sein bester Anzug dunkelblau, Kaschmir. Zwei ganz brauchbare graue Anzüge, mehr kann er nicht ins Flugzeug nehmen. Er sieht, weiß Gott, repräsentativer aus als Nissim oder Elias Canetti. Ich muss lachen, dass ich das erwähne. Hier werden wir verehrt Quoique, nicht Basque. Fast möchte ich sagen, weil und nicht obwohl. Ich möchte, dass er selbst bleibt. Love, Peggy. 28. März 1948. Mrs. Canetti, 14 Crawford Street, London, W1. Jetzt eine große Bitte. Er muss Anfangs August für 3 große Vorträge vorbereitet sein. Von Kafka hat er etwas gelesen, von Joyce weniger, von Proust nichts. Er muss sie auswendig sprechen und jedes Mal eine Stunde. Wenn er es so macht wie in Wien, wo der letzte Vortrag verschoben wurde, wegen Krankheit. Hier ist er erledigt und verliert seine besten Freunde. Die Schande, wenn er es nicht macht, will ich nicht erleben. Er soll dir vorlesen. Er wird dir natürlich täglich sagen, er ist mittendrin. Bitte verzeih diesen Brief, aber ich hab's schwer. Er ist sein eigener Feind, alle anderen könnte ich ermorden. All my love, Peggy. 4. April 1948, Sonntag. Mein lieber Georg, ich wohne mit ihr in einem ganz kleinen Zimmer in einem alten, stimmungsvollen Hotel, der Saint-Père, und ich bin in diesen wenigen Tagen so glücklich gewesen wie noch nie zuvor. Ihre Eltern haben sie sehr verwöhnt, sie hat schöne Kleider und ist nicht mehr so verwahrlost. Sie ist wieder ganz kindlich und verspielt. Das Intellektuelle ist von ihr abgefallen, als hätte ich es ihr nie angedichtet. Sie spricht Deutsch und Englisch mit einem Wiener Akzent, als hätte ich sie nie gekannt. Ihre Müdigkeit von der Krankheit her ist noch sehr stark. Sie liegt viele Stunden des Tages. Ich sitze bei ihr wie bei einem kranken Kind und beantworte ihre Millionen albernen Fragen. Das alles dauert nur noch wenige Tage, sie weiß es. Und vielleicht ist es diese merkwürdige Sorglosigkeit und Leichtigkeit, die ich nie erlebt habe, was mich so glücklich macht. Weißt du, ich komme mir zum ersten Mal in meinem Leben vor wie ein normaler Mensch, als wären wir beide in der Provence und von Renoir gemalt. Ach, Georg, lass mir diese wenigen Tage. Schreib niemand erschreckte oder besorgte Briefe darüber. Denk sie mir nicht weg. Ich habe eine so intensive Beziehung zu dir, dass ein kritischer Blick, ein abschätziger Gedanke alles in Scherben schlagen könnte. Elias. 17. April 1948, Samstag. Mein liebster Georg, die Friedel kommt vielleicht doch Anfang Mai noch auf 14 Tage nach Saint-Hilaire. Ich glaube, sie wird dich nur amüsieren. Elias. 18., 19., 20. April 1948, Sonntag. Liebstes Bauscherl, Montag. Du schreibst das Leben, aber wenn du lebst, verschreibst du dich. Und alles in dem Brief ist falsch. Bauscherl, sei doch heiterer. Ich hoffe, die Provence hat dir Freude gemacht. Alles erdenklich Schöne euch beiden. Donna Venezia. Dienstag. Bitte vor Nürnberg Trials. 21. April 1948. Liebster Georg, du bist der Proust und ich werde dich verlassen. Denn meine Sehnsucht ist ein Steuerbeamter, wegen meiner auch ein Chick-Checker oder Tea-Taster. Ich möchte, dass sein Bild in dem Katalog erscheint, damit man nicht glaubt, er ist ein krummnasiger Hebräer. Das beeinflusst die Kritiker und Buchhändler, schon gar in Deutschland. Und was ist mit dem Vortrag? Ich schreibe ihm schon den halben Brust ab, um es ihm schmackhaft zu machen. Bitte Sie selbst, wie man sich für die Aphorismen interessiert, und hilf mir, dass es in Deutschland erscheinen lässt. Denn dann hat er wenigstens seinen Ruhm hier gerettet. Sei doch ein wenig nett zu mir. Ich bin fest entschlossen, nach Wien zu gehen, damit ich träumen kann. 26. April 1948. All my inverted love. Peggy. Elias an Weser. 3. Mai 1948, Montag. Mein Türmchen, mein allergeliebtestes Geschöpf. Eben sind deine beiden Briefe angekommen und ich schäme mich schrecklich. Deine Argumente sind so liebevoll und zärtlich wie immer. Ich weiß nicht, warum ich diesen läppischen Verdacht hatte, dass alles mit dem Steiner zusammenhängt. Ich bitte dich in aller Form um Verzeihung. Dass ich dir im Wesen nachgegeben habe, hast du ja am Lebenslauf gesehen, der mit den Aphorismen schließt. Ich hoffe, du kannst den Lebenslauf noch verwenden. Es wäre schade, wenn ich ihn umsonst gemacht hätte. Findest du ihn nicht auch ganz gut? Ich nehme an, dass die Leute vom Verlag im neuen Prospekt mich nicht hinterm Jahn verstecken werden. Beim alten Prospekt war ich ja nur in aller Eile eingeschoben worden und dafür finde ich es recht gut. Mein liebes, leises Türmchen, du musst begreifen, dass ich über die Leute ein bisschen verärgert war. Ich hatte plötzlich das Gefühl, dass der Weißmann sich um die Hochzeit herumdrücken will. Bei ruhiger Überlegung glaube ich jetzt selbst, dass er sie mit einem Nachwort von mir drucken wird. Etwas Besseres als so ein Nachwort, aber hätte ich mir gar nicht wünschen können. Ich werde da ein für alle Mal meine dramatischen Prinzipien ausdrücken und du kannst dich darauf verlassen, dass ich es gut machen werde. Wenn du wüsstest, was Briefe hier in diesem Nest bedeuten. Ein Brief von dir ist hier wie die ganze große Welt. London ist eben doch herrlich. Und ich möchte nirgends anders wohnen, nirgends. Und auch du wirst dich von hier nicht rühren. Mit Wien machst du mir keine Angst. Du gehst auf keinen Fall hin. Alles wird wunderbar gehen. Mit dir wird mir alles gelingen. Ich bin nicht wirklich traurig. Aber wohl bin ich benommen und auf eine sonderbare Weise verzaubert von der Atmosphäre in diesem Sanatorium und vom Georg. Am liebsten würde ich mich hinsetzen und ein Buch über ihn schreiben. Manchmal glaube ich schon, ich liebe ihn so sehr wie dich, aber das ist doch nicht ganz möglich. Oh, wenn er nur gesund wird, wenn er nur gesund wird. Alles hier lebt von seinen Ideen. Jeder junge Arzt bittet ihm um eine Idee für eine wissenschaftliche Arbeit. Dabei ist er so gar nicht anmaßend, zu allen Menschen menschlich und klug und weitherzig. Er ist mir auf 100 Arten überlegen. Und vielleicht bin ich nur darum eher ein Dichter als er, weil ich diese furchtbaren Angstgefühle habe, die er nicht kennt. Mein Traum, meine größte Hoffnung, meine Sehnsucht, meine Pflicht und auch unser Glück wäre es, wenn wir drei zusammen leben könnten. Die Idee von einem gemeinsamen Haus in Südfrankreich, wo er sich immer erholen könnte, wo du den englischen Winter vermeiden, wo ich arbeiten könnte, wo auch du wieder Sachen für dich arbeiten würdest. Das muss man dort. Diese Idee hat ihm sehr gefallen. Ich habe das Gefühl, dass es dazu kommen wird und vielleicht in gar nicht allzu später Zeit. Liebstes Türmchen, schreib mir um Gottes Willen weiter ausführlich. Gerade jetzt, wo die Friedel kommt, brauche ich deine Briefe mehr als je. Lange Briefe mit deinen Segenswünschen und gescheiten Beobachtungen. Es ist mir unverständlich, aber ich freue mich nicht mehr auf sie. Wenn sie letzten Monat gekommen wäre, hätte es mir Spaß gemacht. Jetzt bin ich so vom Georg eingenommen, dass mich eigentlich alles stört. In einer halben Stunde geht mein Bus nach Grenoble und dann nehme ich den Nachtzug nach Paris. Diesen Brief werde ich schon in Paris aufgeben, damit er dich rascher erreicht. Oh, Türmchen, Türmchen, wie ich diesen Brust liebe. Ich bin dir mehr als dankbar dafür, dass du ihn genau liest. Mach dir keine Sorgen, ich will arbeiten wie nie bis jetzt. Der Georg hat sich durch Arbeit gerettet und er hat ganz recht, was er mir immer sagt. Die einzige Rettung vor meinen Angstzuständen ist Arbeit. Leb wohl, meine süßeste Weser, mein Mensch. Deine Worte haben etwas so Edles. Ich bleibe dabei. Ich beneide den Georg um jeden Brief, den er je von dir gehabt hat. Und ich habe ihn so gern, dass ich ihm 1000 weitere Briefe von dir wünsche. Dein sehnsüchtiger, dankbarer und um Verzeihung bittender Gock. Ab Samstag schreib wieder nach Saint-Hilaire. 7. Mai 1948. Liebstes Kind, you are telling me, kann ich da nur sagen. Aber ich mein's ernst, Kind. Wenn er versagt, gehe ich nach Wien. Ich schwör dir, du weißt, wie abgöttisch gern ich ihn hab. Ich bin froh, er ist weg. Ich atme auf. Ich werde ich selbst. Ich war ein Bündel Angst, Sorge, Hilflosigkeit wie er. Es steckt an, nach 20 Jahren Frondienst. Ich habe keinen Menschen, zu dem ich sprechen kann, denn natürlich gebe ich ihn nie preis, zu keiner Seele. Und so ist er der Engel und ich der Teufel. Was mir wurscht ist, aber meine Seele ist bereits teuflisch geworden. Dieser Steiner saß jede Woche hier 2 Tage mit ihm. Er verabscheut ihn im Grund. Aus Mitleid sitzt er mit ihm von 12 Uhr morgens bis 11 Uhr nachts. Nichts wird getan. Der Steiner geht mit guten Gedanken weg, die er sich notiert. Canetti mit einem Zusammenbruch. Den nächsten Tag sieht er ihn wieder, weil er ihm leid tut. Ich kann nicht mehr, glaub es mir. Ich war bestimmt kein Glück für ihn. Er war aber auch keins für mich. Und ich wäre nie so heruntergekommen, wenn ich ihm nicht hätte jedes Mal in Amersham mit Selbstmord drohen müssen, damit er wenigstens etwas von seinem Werk diktiert. Erstens, damit ich sehe, dass es da ist. Zweitens, weil er alles mit einer nur von ihm leserlichen Stenografie schreibt, sodass kein Sekretär das je entziffern könnte. Rett ihn jetzt. Und sieh dir auch diese Dulcinea an. Sieh dir an, ob sie nicht mit ihm ist, damit er den Roman schreibt. Stell sie auf die Probe, ich bitte dich. Ach, Georg, wenn du wüsstest, diese Szenen habe ich jeden Monat und ich bin versteinert. Ich habe um die Gunst dieser Metze geworben, damit sie kommt und er nicht sterbend vor mir auf dem Bett liegt, sterbend am Telefon steht und sie anruft und sie ist nicht da. Der Swan ist ein Boxer gegen das, was er sich geleistet hat, für genau dieses Frauenzimmer. Selig ist der Arme. Er vergöttert einen Stein. All my love. Peggy. Elias und George. 15. Juni 1948. Mein lieber, lieber Georg, es ist merkwürdig, wie viel Stachel bleiben. Es sticht mich, dass du meine Stücke missachtest. Es sticht mich, dass ich meine krankhaften Briefausbrüche vor dir hatte. Ich bin immer so bei Briefen. Du hast Proust zu schlecht gelesen, um zu begreifen, was da wirklich passiert. Es sticht mich, dass ich dort nicht gearbeitet habe. Es sticht mich, dass du diese entsetzliche Friedel mit mir gesehen hast. Sie ist eben wieder angekommen und wohnt bei der Weser, die sie in 24 Stunden leer und kahl fressen wird. Es sticht mich, dass ich nicht bis zum Schluss mit dir allein war. Was alles hast du mir nicht erzählt? Es sticht mich, und das allein sticht mich wirklich, dass ich dich nicht durch meine bloße Anwesenheit bumperl gesund gemacht habe. Elias, Paris hasse ich in der Erinnerung wie nur eh und je. Weser an Georges. 24. Juni 1948, 12 Uhr nachts. Mrs. Canetti, 14 Crawford Street, W1. Liebster Benjamin, ich habe für ihn den ganzen Proust nicht gelesen, sondern durchgearbeitet, mit Notizen, Einfällen etc. Ich habe ihm auch gesagt, immer habe ich alles verstanden, eingesehen, immer habe ich mich eingefühlt. Jetzt, wo ich ihm alles geebnet habe, wo die Schickse bei mir gewohnt hat, bei mir speist, hier mit ihm schläft und hier badet, sehe ich nichts ein. Sind die Vorträge nicht fertig, so gehe ich zu meinem Solicitor und reiche um die Scheidung ein. Alles Liebe. Soll ich Razorblades senden? Schreib mir sofort. In Liebe, Peggy. 1. Juli 1948. Telephone WELBECK 9334, falls du kommst. Deine Peggy. Sadist and Sephist. Weser an George. 26. Juli 1948. Liebster Lindor, ich war bis jetzt Sklaventreiber. Und jetzt ist der Proust-Vortrag fertig und sehr schön und dauert 2 Stunden. Zum Glück ist der Canetti auf die 3. Woche verschoben worden, sodass auch der Kafka fertig wird. Und den Joyce hat er eh nicht gelesen. Zum Joyce wird's nicht kommen. Den Roman von Friedel hat der Bauschüttel gut bearbeitet. Und er wird wahrscheinlich genommen werden. Sei herzlichst leidenschaftlich umarmt von deiner ewigen ungetreuen Peggy. Elias und George. Freitag, den 3. Juli 1959. Mein lieber Georg, das Werk, das heißt der erste Band von über 1000 Seiten, ist fertig. Du würdest es nicht mehr erkennen nach dem erbärmlichen Dreck, den du vor 10 Jahren zu Gesicht bekamst. Etwa 300 von den alten Seiten, die du kennst, habe ich verwendet, wenn auch stark überarbeitet. Und nur die 3 psychiatrischen Kapitel, die du nicht mochtest, sind im Großen und Ganzen geblieben, wie sie waren. Der Fall Schreber kommt mir jetzt bedeutender vor als je. Er enthält die meisten Dinge, die ich entdeckt habe, in einem fremden Warnsystem zusammengefasst und ist so von unschätzbarer Beweiskraft. Da meine eigenen Gedanken nicht ausgeführt waren, konntest du das damals unmöglich sehen. Ich bin mehr als zufrieden. Ich weiß, dass ich mit diesem Buch eine Art von Unsterblichkeit erlangt habe und wenn ich morgen sterben sollte, habe ich nicht umsonst gelebt. Noch vor einem Jahr hätte ich das nicht sagen können. Ich habe mir damit den Nobelpreis verdient, sei es den für Literatur oder den für Frieden. Natürlich werde ich ihn nicht bekommen, aber darauf kommt es nicht an. Ich weiß in mir, dass niemand sonst so tief in die Verwirrung unseres Jahrhunderts eingedrungen ist. In weniger Zeit hätte ich es nicht machen können, das sage ich, obwohl ich mir meiner Trägheit sehr wohl bewusst bin. Du hast mich sehr schwer getroffen. Und ich hätte nicht, so wie ich dich liebe und so wie ich bin, mit weniger Wildheit darauf reagieren können. Für mich war es lange, als hätte ich das letzte Band zwischen meiner Vergangenheit und mir zerschnitten. Ich war fest entschlossen, mein Werk zu vollenden und mir dann das Leben zu nehmen. Dann begann ich zu fühlen, dass allerhand, was absolut und für immer zerstört schien, insgeheim wieder nachgewachsen ist. Es war gut, dass ich so stark mit der Arbeit und mit Weser beschäftigt war. So konnte ich der inneren Auseinandersetzung mit dir nur selten nachgeben. Mein Werk, an das niemand mehr ehrlich glauben konnte, ist da. Ich bin gerettet und ich will leben. Ich will in Zukunft viel und sehr Verschiedenes schreiben. Ich werde von niemandem je wieder abhängig sein. Ich werde vielleicht auch niemand mehr wieder ganz trauen, aber das heißt ja nur, dass man erwachsen ist. Es war höchste Zeit. Wie sehr ich dich wieder liebe, habe ich an meiner stürmischen Freude bei deiner Nachricht erkannt. Ich wünsche dir eine segensreiche Reise und umarme dich als dein alter Bruder Elias. Bitte sage der Weser nie ein Wort über das, was ich dir in diesem Brief geschrieben habe. Sie ist immer gefährdet. Sie hörten Briefe an George, einen Auszug aus der 2006 produzierten Hörspielfassung von Deutschlandradio Kultur mit Gudrun Gabriel und Gottfried Breitfuß. Regie Ulrike Brinkmann. Der nächste Sonn- und Feiertags-Hörspieltermin ist Karfreitag, der 10. April. Wir senden dann Meine Grabinschrift von dem Schriftsteller, Dramatiker, Filmemacher und Maler Herbert Achternbusch. Meine Grabinschrift, Karfreitag um 18.30 Uhr.